Zum Tag des leuchtenden Sterns richtete das Korps der Militärattachés in der DEVRK an Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb und einen Glückwunschbrief. Am 14. Februar übergab der Militärattaché der Botschaft der Republik Kuba, Roman Osvaldo Jiménez Ortega, Leiter des Korps der Militärattachés, dem Armeegeneral der Landstreitkräfte Park Yong-sik, Minister für Volksstreitkräfte, den Blumenkorb und den Glückwunschbrief.